die göttliche komödie von dante die hölle sechsundzwanzigster gesang diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz erfreue dich florenz ob deiner größe daß über land und meer du schlägst die flügel und in der höll auch sich dein ruf verbreitet denn bei den dieben sah ich fünf dergleichen aus deinen bürgern drob mich scham ergreifet und du auch steigst drum nicht zu großer ehre doch wenn auf wahrheit morgenträume deuten fühlst du in kurzer zeit von hier was prato von andern nicht zu reden an dir wünschet und ob auch jetzt wird es nicht vor der zeit sein o daß es wäre schon daß einmal sein muß denn mehr wird's mich bei höherm alter drücken wir gingen fort und an den steinvorsprüngen empor die abwärts uns gedient als stufen stieg nach mich ziehend wiederum mein führer und weiter jetzt den öden weg verfolgend vermochte zwischen splittern sich und zacken des riffs der fuß nicht ohne hand zu fördern da trauert ich und traure jetzt von neuem indem den sinn ich aufs geschehne richte den witz mehr zügelnd als ich sonst wohl pflege daß es der zucht der tugend nicht entschlüpfe so daß wenn sei's ein günst'ger stern sei's bessres ein gut mir gab ich selbst mir's nicht mißgönne wie viel der landmann an dem hügel ruhend zur zeit da jener der die welt erleuchtet sein antlitz weniger uns hält verborgen wenn schon die fliege weicht der wassermücke leuchtwürmchen unten in dem tal erblicket dort wo er pflügt vielleicht und trauben sammelt von so viel flammen glänzte allenthalben die achte bulk wie ich sogleich gewahrte als an der stell ich stand wo man den grund sieht wie der so einst sich mit den bären rächte die rosse sah als des elias wagen hinwegfuhr himmelwärts grad auf sich schwingen so daß sein blick ihm so nicht folgen konnte daß andres er als nur gleich einem wölkchen die flamm empor sich hebend hätt erblicket also bewegten durch den schlund des grabens sich alle hin ohn ihren raub zu zeigen denn jede flamm entrückt uns einen sünder so ausgestreckt zum schaun stand auf der brück ich daß hätt ein felsstück ich nicht festgehalten hinabgestürzt ich wär ohn anzustoßen und als so aufmerksam mich sah mein führer sprach er in diesen flammen sind die geister und jeglichen hüllt die dran er entbrannt ist ich drauf mein meister seit ich dich vernommen ist sichrer mir's doch schon hat ich geurteilt daß es so sei und wollte schon dich fragen wer ist im feuer dort das so nach oben gespalten naht, als schlüg es aus dem holzstoß darauf Eteokles lag mit dem bruder. Drauf er gemartert wird dadrin Ulysses mit Diomed, und wie zu zorn'ger that sie vereint sonst eilten, eint sie jetzt die strafe. Beseufzet wird im innern ihrer flamme die kriegslist mit dem pferde, so das thor brach, daraus der römer edler sam hervorging. Drin wird die kunst beweint, drob nach dem tod noch achills verlust beklagt Deidamia. Drin wird auch des Palladiums Raub gebüßet. Wenn innerhalb der Loh sie reden können, sprach ich, so bitt ich, Meister, dich von Herzen einmal und abermals statt tausendmalen, dass du mir nicht verweigerst, hier zu weilen, bis die gehörnte Flamme sich uns nahet. Du siehst, wie Sehnsucht nach ihr hin mich beuget. Und er zu mir: gar großen Lobes würdig ist dein Begehr, drum ich es auch genehm'ge. Doch sieh, dass deine Zunge hier du zähmest, und lass mich sprechen, denn begriffen hab ich, was du verlangst. Und weil sie alle Griechen, würden vielleicht sich jene deinem Wort verhärten. Nachdem dahin die Flamme war gekommen, wo schicklich meinem Führer Ort und Zeit schien, hört ich in solcher Weise jetzt ihn sprechen: O ihr dort, zwei vereint in einem Feuer, wenn ich um euch verdient, solang ich lebte, wenn ich um euch verdient, viel oder wenig, als das erhabne Lied ich schrieb auf Erden, bewegt euch nicht, doch einer von euch sage, wo er sich hin verlor, den Tod zu finden. Das größere Horn nun dieser alten Flamme fing mit Geknister an zu flackern, jener, die von des Windes Wehn bedrängt wird, ähnlich. Darauf die Spitze hin und her bewegend, als sei des Sprechers Zunge sie, enthaucht es eine Stimm und sprach: als ich von Circe entfernt mich hatte, die mehr als ein Jahr mich zurückgehalten, nahe dort bei Gaeta, eh es Aeneas so genannt, vermochte die Lust am Sohn, das Mitleid für den greisen Erzeuger nicht, und nicht die schuld'ge Liebe, daran Penelope sich freuen sollte, im Innern die Begier mir zu besiegen, mich mit der Welt ringsum bekannt zu machen und mit der Menschen Trefflichkeit und Lastern. Nein, ich begab aufs hohe weite Meer mich mit einem Schiff allein und mit der kleinen Genossenschaft, die nimmer mich verlassen. Die Ufer beide sah ich bis nach Spanien und nach Marokko und der Sarden Eiland und all die andern, die dies Meer umspület. Ich war nebst den Genossen alt und schwer schon, als wir zu jenem engen Schlund gelangten, wo Herkules sein Grenzmal aufgerichtet, damit der mensch sich weiterhin nicht wage. Zur rechten hand ließ ich Sevilla liegen, weil ich zur andern Ceuta schon gelassen. O Brüder, sprach ich, die zum fernen West ihr durch hunderttausend Fährlichkeiten dranget, verschmäht doch nicht die kurze Abendwache der Sinneskraft, die euch noch übrig bleibet, zu nützen, um der Sonne folgend Kunde vom menschenleeren Weltteil zu erlangen. Zieht euren Ursprung in Betrachtung, wurdet ihr doch gemacht, nicht gleich dem Vieh zu leben, nein, das nach Tugend ihr und Kenntnis ringet. Und die Genossen macht ich nach der Reise also begierig durch die kurze Rede, dass ich sie kaum dann abgehalten hätte. Drauf unser Hinterschiff gewandt nach Morgen, bewegten Schwingen gleich zum tollen Fluge die Ruder wir stets mehr zur Linken steuernd. Schon sah das Aug der Nacht die Sterne sämtlich des andern Poles und so tief den unsern, dass kaum er aus der Meeresflut emporstieg. Fünfmal war neu entzündet und verlöscht schon das Licht am untern Teil des Mondes worden, seit in den schweren Pfad wir eingetreten, als endlich dunkel uns durch die Entfernung ein Berg erschien, der also hoch uns deuchte, wie ich noch keinen je gesehen hatte. Wir jauchzten, doch bald ward die Lust zum Jammer, denn wirbelnd ging vom neuen Land ein Sturm auf, der unser Fahrzeug traf am vordern Ende. Dreimal schwang er's umher samt den Gewässern, beim vierten warf empor das Hinterschiff er, den Schnabel senkend, als wollt's ein anderer, bis über unserm Haupt sich schloss die Meerflut. Ende von 26. Gesang.